Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Seines Heils Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Ich bin schön.